letzte Rose der Prärie. Das war die schöne Mary Rose unter dem Dach von San Antonio. War keine Rose so wie sie. Sie trug im schwarzen Haar am Sonntag goldene Spangen, der sie ihr schenkte, ja, der war in die große Stadt gegangen. Die letzte Rose der Prärie, die hat gewartet auf den Sommer, doch ehe er kam, muss sie verblühen, denn es fiel reif auf die Prärie. Und alle Cowboys sind am Ende ihrer Reise, und wenn es Nacht wird, singt der Wind seine alte Abschiedsweise. Die schöne Mary Rose und dort im Tal von San Antonio war keine Rose so wie sie. Es blüht im Tal von San Antonio die letzte Rose der